Erste an jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann festhalten und sagen, wir werden unser eigenes Brot essen und unsere eigene Kleidung tragen, aber lass uns nur deinen Namen tragen, um uns von der Schande zu befreien. Zweiter an diesem Tag wird das, was der Herr wachsen lässt, für die Überlebenden in Israel schön und ehrenvoll sein, und die Ernte des Landes wird ihnen Stolz und Ruhm bringen. Dritter und diejenigen, die auf dem Berg Zion und in Jerusalem überleben, werden heilig genannt werden, denn ihre Namen sind in Jerusalem für das Leben aufgeschrieben. Vierter, wenn der Herr den Schmutz der Frauen Zions weggewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus ihrer Mitte entfernt hat, wird er dies durch den Geist des Gerichts und den Geist der Zerstörung tun. Fünfter, dann wird der Herr über dem ganzen Berg Zion und über den Versammlungen dort tagsüber eine Wolke und Rauch schaffen und nachts einen hellen Feuerschein, denn über allem Glanz wird ein schützendes Dach sein. Sechster, und es wird eine Hütte geben, die tagsüber Schatten vor der Hitze spendet und Schutz sowie Obdach vor Sturm und Regen bietet.